Atomen, leise gemeinsam unser Widerstand. Gemeinsam unser Widerstand. Wir fällt der Brandung in den Rücken zur Wand. Lass uns gemeinsam unser Widerstand.